Mittlerweile hegen einige Bundestagsabgeordnete konkrete Reisepläne. Die Mitglieder des Verteidigungsausschusses wollen im Oktober einen neuen Versuch starten, die im türkischen İncirlik stationierten Bundeswehrsoldaten zu besuchen. Das sagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Rainer Arnold heute der Berliner Zeitung. Man wolle am 4. Oktober in die Türkei fliegen. Nein, ein Flugticket habe er noch nicht gebucht, aber lange werde es wohl nicht mehr dauern, sagte der CSU-Politiker Hans-Peter Uhl heute Morgen am Deutschlandfunk. Der CSU-Abgeordnete glaubt, dass es mittelfristig solche Besuche wieder geben werde. Uhl kritisierte jedoch das Politikverständnis Erdogans, solche Besuche als Druckmittel oder als Rache für die Armenier-Resolution einsetzen zu wollen. Wir haben es in der Türkei mit autoritären Systemen zu tun und da werden Dinge inszeniert von Erdogan, die natürlich irgendwann wieder zurückgenommen werden müssen. Also Erdogan muss von der Palme runter, auf die er hochgeklettert ist, nicht wir. Sehr konkrete Reisepläne zum NATO-Stützpunkt hat dagegen Uhls Fraktionskollege Christian von Stetten. Via Facebook teilte der CDU-Politiker, der eigentlich im Finanzausschuss sitzt, gestern mit, dass er privat in der Türkei sei. Diese Gelegenheit wolle er nutzen, um das Gespräch mit deutschen Soldaten auf dem NATO-Stützpunkt zu suchen. Ob er mittlerweile dort eingetroffen ist, ist unklar. Nach Informationen der Bild-Zeitung blieb seine Anfrage um eine Besuchserlaubnis bislang unbeantwortet. Der Hintergrund des Besuchsstreits: Der Bundestag hatte Anfang Juni die ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord eingestuft und damit die Türkei erbost. Nach der Resolution erhielten Bundestagsabgeordnete keine Erlaubnis mehr, die auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt İncirlik stationierten Soldaten zu besuchen. Gestern hatte es Bewegung, wenn nicht sogar einige Verwirrung um die Haltung der Bundesregierung zur Armenier-Resolution gegeben. Anfänglich hieß es nach Medienberichten, dass sich die Bundesregierung von diesem Beschluss distanzieren wolle. Gestern Mittag stellte Regierungssprecher Steffen Seibert allerdings klar: Da wird fälschlich behauptet, die Bundesregierung wolle sich von der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags distanzieren. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Die Resolution des Bundestags sei jedoch nicht rechtlich verbindlich, fügte Seibert hinzu. Nach diesen Äußerungen der Bundesregierung gestern gibt es nun erste Anzeichen der Entspannung. Die türkische Botschaft in Berlin hat die Stellungnahme der Bundesregierung zur Armenier-Resolution des Bundestags begrüßt. Wir sehen das generell eher positiv, sagte ein Sprecher der Botschaft der Funke Mediengruppe. Man schätze vor allem die Aussage Seiberts, dass den Gerichten die Entscheidung obliegt, was Völkermord ist und was nicht, und nicht dem Parlament. Auch der AKP-Abgeordnete und Vertraute von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, Mustafa Yeniroğlu, rechnet mit einer Beilegung des Streits. Kritik am Vorgehen der Bundesregierung gab es von der parlamentarischen Opposition. Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, bei NDR Info. Ganz klar ist für mich, die Bundesregierung beschädigt damit die Resolution des Bundestages. Sie führt einen Eiertanz erster Güte auf und es ist auch so, dass es ein weiterer Mosaikstein in dem peinlichen Agieren mit der Türkei ist. Merkel selbst ist an diesem Wochenende beim G20-Treffen in China. In Hangzhou trifft sie auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammen, gemeinsam mit ihren Amtskollegen aus Frankreich und Italien. Der ARD sagte sie vorab: Wir wollen gemeinsam nochmal über das EU-Türkei-Abkommen sprechen. Und ob es zu einem bilateralen Gespräch noch kommt, darüber beratschlagen wir noch, aber sicherlich werde ich alles Notwendige mit dem türkischen Präsidenten besprechen. Ob es dann nach den Entspannungssignalen auch eine Einigung geben wird, muss sich jedoch noch zeigen.